Länderschwerpunkt Frankreich, Djangos Erben, die Pariser Jazzszene 1989 bis 2019, eine Chronik der laufenden Ereignisse von Karl Lippegaus. Herzlich willkommen. Der Schmelztiegel Paris bietet seit jeher einen kreativen Nährboden für den Jazz. Aber auch in anderen französischen Städten wie Lyon und Nantes, Marseille, Orléans oder Grenoble bildeten sich zahlreiche Musikerkollektive, die die neuen Entwicklungen im Jazz vorantreiben. Die Popularität eines Émile Parisien, den wir gleich hören werden, oder Vincent Perani markiert nur die Spitze eines Eisbergs. Noch immer stößt viel Hörenswertes nicht über die Landesgrenzen Frankreichs hinaus. Und es war so viel, dass ich mich für diese 55 Minuten für eine Collage aus Stimmen und Klängen entschieden habe. Französischer Jazz aus drei Dekaden in mannigfachen Formen und Konfigurationen. Fast jedes Mal ist es hoffentlich eine Reise ins Unbekannte. Vous savez pas où ça se trouve, le Café des Arts ? Le Café des Arts. C'est pas ici, c'est pas ici. C'est bon, c'est plus loin. Ah d'accord. Hein, vous devez attendre, c'est à la rue Lamarre, en fait, Jean-Ville. Quelqu'un pourrait vous guider. Das war die dritte Ausgabe des ONG, Orchestre National de Jazz, unter der Leitung des Gitarristen Claude Barthélemy mit ihrem Stück Samarkand. Sie eröffneten dieses Programm mit französischem Jazz aus 30 Jahren. Ein großes Ensemble aus 18 Akteuren stellte Barthélemy 1989 für den Stapellauf zusammen. Ich hatte vorher schon ziemlich viel französischen Jazz gehört, aber dieser begeisterte mich besonders. Um 1990 tauchte der sympathische, etwas bäuerlich wirkende Michel Aurier auf, der gute Kontakte zum Maison de Culture in Amiens in der Picardie hatte. Aurier setzte alles in Bewegung. Es gab auf einmal nicht nur ein neues Plattenlabel, das Label Bleu heißt, sondern auch das später sogenannte Studio Gil Evans, ein großes Tonstudio mit neuester Technik und einem wirklichen Tonmeister. Die Besetzung liest sich heute wie ein Who's Who à la Française. Aber im ONG waren nicht nur neue Talente, es war auch der Teamgeist dieses Ensembles, der das Album Jackline so faszinierend machte. Ein verkannter Jazzer, zumindest in der Frühzeit dieser Musik, er hatte großes Interesse am Jazz, verstarb 1991, Serge Gainsbourg. Jetzt ein leider kurzlebiges Trio von Louis Clavis, Ceux qui veillent la nuit, mit dem Bassisten Bruno Chevillon und dem Schlagzeuger François Merville. Januar 1996. Louis Clavis. Oui, c'est-à-dire que je suis investi dans la politique comme tout le monde. Ich beschäftige mich wie jedermann mit Politik, aber dem europäischen Free Jazz hat man vor allem in Frankreich eine politische Bedeutung zugesprochen, die, wie ich finde, nicht so stark war. Die Leute, die Free Jazz damals machten, waren natürlich politisiert. Es war eine Epoche, in der sie alle nach links orientiert waren. Aber ich denke, die Leute machten diese Musik nicht als Bruch mit der Vergangenheit, sondern weil sie ihnen Spaß machte. Sie haben sich nicht gesagt, jetzt machen wir alles kaputt, was vorher gemacht worden ist. Es geschah nicht im Widerspruch zum Jazz, wie man ihn vorher praktiziert hatte, sondern sie machten eben gerne diese Musik. Es wurde ihnen dann ein politisches Etikett angeheftet, um ehrlich zu sein, war es aber nicht derart präsent in der Musik. Mit dem Free Jazz in den USA verhielt es sich anders. Es ging um ein anderes Engagement. In Frankreich aber war die Politik nicht so präsent. Es ging nicht um einen Bruch, sondern um einen Willen, etwas Neues zu schaffen. Das ist etwas anderes. La politique n'était pas si présente, c'était pas une volonté de rupture, c'était une volonté de nouveau. C'est différent. Jahrelang hatte Pascal Conté, der ein großes Konzertakkordeon auf seinen Knien hält, seinen kleinen schwarz-weißen Hund neben sich auf der Bühne. Und zwar immer. Ich stelle mir jetzt vor, wie der sich bei Contés folgender Aufnahme im Studio La Buisson in der Provence umgeschaut hat. Wir hören Neige dans les Traces, Schneespuren, mit Pascal Conté und dem Pianisten Andy Emler, Januar 2003. Wir bleiben am selben Ort, dem Studio La Buisson in Pernes-les-Fontaines. Einmal durfte ich mehrere Tage für ein Interviewporträt des Tonmeisters Gérard de Harrault in seinem Studio in Südfrankreich sämtliche 1000 Alben hören, die er aufgenommen hatte. Irgendwann stieß ich auf eine erstaunliche Platte, und das war diese hier: Bout de Souffle von Andy Emler und Pascal Conté. Conté spielte das Akkordeon ganz anders, als wir es aus französischen Musette-Walzern und Chansons kennen. Es ist ein faszinierender Klangkörper bei ihm. Als ich de Harrault auf das Album ansprach, sagte der mir, es sei an nur einem Nachmittag im Verlauf weniger Stunden total improvisiert worden. Bout de Souffle, atemlos. Und jetzt das Trio des Schlagzeugers Edouard Perrault, Januar 2018 aufgenommen in Malakoff bei Paris. François Rollin, pianiste aus Grenoble, über Erik Satie. Qu'est-ce qu'on ressent en découvrant l'univers de Satie? Tout d'abord, c'est le fait qu'on le connaît assez mal. Was entdeckt man, wenn man sich dem Universum eines Erik Satie nähert? Erstmal, dass man ihn ziemlich wenig kennt. Er ist einem vertraut von den kleinen Melodien, die einem im Kopf bleiben, vor allem die Gnossienne und die Gymnopédie, die schönsten Melodien, die er geschrieben hat. Was man aber weniger oder überhaupt nicht kennt, sind die Aphorismen, was Satie an Schriften hinterlassen hat. Interessant ist auch sein ganzes Verhalten als Person. Diese beiden Facetten, die Schriften und die Person, sind ebenso zu entdecken wie seine Musik. Sie sind genauso inspirierend. Erik Satie lebte wirklich total am Rande der Gesellschaft. Ein ganz besonderes Leben hat er geführt, nicht nur in seiner Zeit verwurzelt, sondern dieser Zeit auch voraus. Satie wurde anerkannt von Schulen wie dem Dadaismus und dem Surrealismus, aber er positionierte sich immer abseits von all dem. Er war überhaupt nicht daran interessiert, Teil einer Bewegung zu werden, auch wenn sie ihn als einen der Gründer ansahen. L'artiste doit régler sa vie. Voici l'horaire précis de mes actes journaliers. Mon lever à 7h18. Inspiré de 10h23 à 11h47. Je déjeune à 12h11 et quitte la table à 12h14. Salutaire promenade à cheval dans le fond de mon parc de 13h19 à 14h53. Autre inspiration de 15h12 à 16h07. occupations diverses. Escrime, réflexion, immobilité, visite, contemplation. Dextérité, natation, etc. De 16h21 à 18h47. Le dîner est servi à 19h16 et terminé à 19h20. Viennent des lectures symphoniques à haute voix de 20h09 à 21h59. A lieu régulièrement à 22h37. Hebdomadairement, réveil en sursaut à 3h19 le mardi. Sex und Tod und Geld. Mitten in die Bankenkrise platzte ein bemerkenswertes Album des Posaunisten Yves Robert, das haargenau die damalige weltweite Empörung widerspiegelte. Die Welt der Börsenmakler, die unfassbaren Geldströme, das gedankenlose Spiel mit dem, was andere in harter Arbeit für einen lächerlichen Lohn erhalten haben. Yves Robert schuf aus diesem komplexen Thema ein hochartifizielles Studiowerk mit nur ganz wenigen Musikern. Ein Album, wie man es im Jazz nur ganz selten zu hören bekommt. L'argent, das Geld. Sylvain Thévenard im Kontrollraum ist das vierte Mitglied dieses Quartetts. Yves Robert und die Sängerin Elise Caron hören wir jetzt in Wir haben's satt, über die Banken nachzudenken. Aus L'argent. Alors toi, bah, un avion, un hélico, un scooter, une moto, une bagnole. Un avion personnel. Ah non. Ah non. Attends, c'est la classe. Ah non, tu vas bien, toi? Carrément. Moi, des fêtes. Moi, c'est les fêtes. Une grande baraque pour faire des fêtes. Ah non, t'imagines. Avec un. T'as un avion personnel ? Tiens, on va réaliser des fêtes dans tout. Ah, une grande baraque tout court, pas pour faire des fêtes. Ouais, une maison, une grande maison. Ouais, une grande maison. Accumuler. Accumuler des biens matériels. Accumuler des biens matériels, c'est aussi. Accumuler des biens matériels, c'est aussi se dire que. Accumuler des biens matériels, c'est aussi se dire que. Bah, ils seront là après notre mort. Oh, oh, la mort, non. Attends, ouais. Je vais faire la vie, hein. Pas que la mort. Je vais pas vivre, pauvre. Non, mais moi, je vais dépenser aussi. L'accumulation comme défi à la mort. Oui, je pense. La mort, c'est quand même l'horizon ultime, on s'en va, pas le savoir. On est quand même des êtres. Pour la mort. Ça va, hein? Ah, non, moi je préfère être. Envie? Ah, moi aussi, j'ai envie, ouais, j'adore. Des fois, ça m'aide même, tu vois. De quoi? De penser à la mort. Es hört sich fast an wie Henry Mancini in den 60er Jahren, aber es sind neue Stücke, die wir jetzt zu hören bekommen. Stücke von dem Bassisten Fred Palem für sein immer noch sehr aktives Orchester Le Sacre du Tympan. Wir schreiben das Jahr 2005, Horny Biker. Thank you. Ich sitze in einem Café in Paris mit drei Leuten aus dem Maghreb. Vor uns draußen eine Metroüberführung aus dickem Stahl. Darunter sehe ich eine Gruppe von schwarzafrikanischen Frauen, die man aus den Häusern vertrieben hat, die ihnen die Hausbesetzerszene verschafft hatte. Ich warte auf mein Rendezvous mit dem Gitarristen Manu Kodja. Wir sind uns noch nie begegnet. Manu hat den Treffpunkt vorgeschlagen. Er spielte in der Band von Henri Texier damals und war plötzlich die französische Antwort auf Bill Frisell. Hören wir aus seinem Album Songlines von 2006 das Stück Jammin'. Michel Portal. Dans mai 68, il y avait un mouvement, il était dans la rue. Dans la rue. Donc moi, je prenais l'instrument, on jouait dans la rue. Il y avait une façon de dire, bon, on s'éclate, on joue, on verra, ce sera mieux, ce sera mieux. On va éviter les concours de jazz dans les nightclubs. on s'en va. Ciao, merci. Donc, Im Mai 68 gab es diese Protestbewegung. Die Leute gingen auf die Straße. Ich schnappte mir mein Instrument und wir musizierten in den Straßen von Paris. Es war unsere Art zu sagen, wir flippen jetzt mal aus, wir werden ja sehen, es wird schon besser werden. Wir meiden die Jazz-Wettbewerbe in den Nachtclubs, wir sind jetzt mal weg. Ciao. Merci. Da war diese Bewegung auf den Straßen, entweder man folgt ihr oder nicht. Ich erinnere mich noch, es war damals in Spanien, da traf ich diesen Gitarristen und Liedermacher, der sang gegen den Diktator Franco und vieles andere. Und er sang und versteckte sich, er musste sich verstecken. Ich kann seinen Namen hier nicht nennen, denn das Ende der Geschichte ist etwas delikat. Er verbarg sich also, manchmal wurde er verfolgt und in dem Moment, als der Diktator gestorben war, legte der Sänger seine Gitarre auf den Küchentisch und sagte, ich kann jetzt nichts mehr machen. 1968 gab es diese Trennung. Ich fühlte mich wütend, wo immer ich eine Bühne betrat. Mein Schrei von damals ist vielleicht ein wenig aus meiner Musik entschwunden, aber ich war mir meiner sehr bewusst. Ich sah gar nicht mehr vor mir den Feind, ich sah nichts mehr. Ein wenig wie dieser Spanier, der seine Gitarre weglegte. Je voyais plus, je voyais rien. Un peu comme quand l'autre, il a posé sa guitare. Hören wir hier kurz den Anfang einer langen Geschichte, die mir Vincent Courtois erzählt hat. J'ai plusieurs violoncelles. Bon. J'en ai un qui est c'est un chano. C'est voilà, un instrument de 1883, lutherie française quoi, magnifique. Mais c'est un instrument magnifique. J'ai celui-là et qui maintenant parce que j'ai su après, il reste en France. Enfin, il reste, il prend pas l'avion. Ich besitze mehrere Violoncelli. Ich habe ein altes Cello, eins von Chanot von 1883. Französische Werkstatt. Großartiges Instrument. Das bleibt jetzt in Frankreich. Dieses Cello nimmt nicht das Flugzeug. Voilà. Et j'ai un autre instrument qui pas d'une grande valeur. À mon avis, a été fait, c'est comme un instrument de luthier, c'est pas un instrument d'usine, mais qui a été fait, je pense, par un apprenti. Je pense. Que j'ai eu neuf, qui n'ont pas beaucoup joué, et qui était vert, et que j'ai complètement modifié. J'ai fait changer la touche, j'ai fait changer j'ai mis, en fait, je voulais qu'il ressemble exactement à l'autre. Au niveau de la. Que tout soit comme l'autre. Ich habe noch ein anderes Instrument, das keinen großen Wert hat. Es kommt aus einer Werkstatt, nicht aus einer Fabrik, aber ich glaube, dieses Cello wurde von einem Lehrling gebaut. Ich habe es neu erhalten, also nicht viel gespielt. Es war grün, wie wir sagen. Ich habe vieles ändern lassen, das Griffbrett und andere Dinge. Ich wollte, dass es dem älteren Cello genau ähnelt. Was erstaunlich ist, je mehr ich darauf spielte, es ist immer dieselbe Geschichte, wie mit den Abzügen von Fotos. Wenn du immer mehr darauf spielst, wenn du einen Klang innerlich hörst und dich diesem Klang immer mehr annäherst, dann klingt das Cello am Ende so, wie du es möchtest. Es war kein teures Cello, aber es ist unglaublich, wie gut dieses Instrument heute klingt, obwohl es gar keinen großen Wert besitzt. Et ce qui est étonnant, c'est que à force de le jouer, et c'est toujours pareil, c'est comme l'histoire des planches contact. À force d'entendre un son et d'aller chercher le son dans cet instrument et de se rapprocher le plus possible du son que tu entends, le violoncelle finit par sonner comme tu le veux. Et là, actuellement, c'est un instrument qui vaut pas très cher, mais qui sonne. C'est incroyable comme cet instrument sonne bien, alors qu'il n'a pas une grande valeur. Thank you. Länderschwerpunkt Frankreich. Djangos Erben. Die Pariser Jazzszene 1989 bis 2019. Thomas de Pocari, Paris, Altsaxophonist, Bandleader und Sänger. Ich habe Rugby gespielt, immer schon, seit meinem 5. Lebensjahr, auf einem ziemlich hohen Niveau. Das heißt, ich habe wirklich viel gespielt, viele Wettbewerbe. Eines Tages brach ich mir einen Finger und musste aufhören. Der Arzt meinte, ich könne keine Musik mehr machen, mein Finger sei verloren. Doch 3 Wochen später, als sie den Gips und die Verbände abnahmen, wurde es mein stärkster Finger. Das nahm ich dann als ein Zeichen von irgendwoher. Ich habe das Rugby-Spiel komplett aufgegeben, um wirklich Musik zu machen. J'ai complètement arrêté le rugby pour vraiment faire de la musique. Notre principe commercial, faire du neuf avec du vieux. Nos morceaux sont garantis sans quinte ni octave. Les compositeurs de la maison n'emploient que de vieilles harmonies éprouvées par un long usage. Musique moderne a été soigneusement retouchée par nos employés. Musique sérieuse rendue gaie. Morceaux les plus difficiles réduits pour un seul doigt. Plus de compositions incompréhensibles, notre musique est garantie joie. Notre principe commercial, faire du neuf avec du vieux. Jean-Marc Foltz, Bassklarinettist zwischen Jazz und neuer Musik. J'ai grandi à Strasbourg, donc dans cette région transfrontalière. Je parlais allemand avec mon arrière-grand-mère. Ich bin in Straßburg groß geworden, in dieser Grenzstadt. Mit meiner Urgroßmutter sprach ich Deutsch. Eine Mischung aus Elsässisch und Französisch mit den Großeltern. Französisch mit meinen Eltern, die selbst wiederum manchmal Elsässisch, manchmal Französisch sprachen. Ich glaube, weil ich ein gutes Gehör hatte, jedenfalls ein Ohr für mündliche Überlieferung, bin ich in einem etwas polyglotten und definitiv polykulturellen Universum aufgewachsen. Tja, es ist vielleicht wirklich kein Zufall, dass der Volz eine grenzüberschreitende Musik macht, denn er lebt ja selbst am Schnittpunkt mehrerer Kulturen. Puisque lui-même, il habite à la croisée de plusieurs cultures. Der international bekannteste französische Jazzmusiker ist der Sopransaxophonist Émile Parisien. Okay, on peut appeler ça jazz encore si on veut, mais on a envie de penser la musique différemment en fait. Okay, man kann das immer noch Jazz nennen, was wir machen, aber wir haben vor allem Lust, über diese Musik anders nachzudenken. Der Jazz ist heute ein großer Topf, in den man alles reinwerfen kann. Da kommt Jazz rein, aber auch noch vieles andere, von dem man nicht weiß, wie man es nennen soll. Es gibt nun in Frankreich sehr konservative Leute, die den traditionellen Mainstream-Jazz verteidigen und die anderen vorwerfen, sie spielten keinen Jazz. Für mich ergibt diese Polemik keinen Sinn. Es ist nicht so wichtig. Wir wissen alle, wo der Jazz herkam. Jeder hat einen Respekt für diese Musik. Aber wir sind nicht verpflichtet, Jazz auf die alte Art zu präsentieren. Wir kreieren eine Musik, wie wir sie heute hören. Evident pour cette musique et comme on joue, c'est pas parce qu'on joue autre chose et qu'on crée une musique comme on entend ce soir. In Jazz Spezial auf NDR Info hörten Sie Länderschwerpunkt Frankreich, Djangos Erben. Die Pariser Jazzszene 1989 bis 2019 von Karl Lippegaus.